mein Angst und Not, mein Leben und mein Tod, steht, liebster Gott, in deinen Händen. So wirst du auch auf mich dein gnädig Auge wenden. Meiner Sünden wegen ins Krankenbette legen. Mein Gott, so bitt ich dich, lass deine Güte größer sein als die Gerechtigkeit. Doch hast du mich dazu ersehnt, dass mich mein Leiden soll verzehren. Ich bin bereit, dein Wille soll an mir geschehen. Verschone nicht und fahre fort, lass meine Not nicht lange weg.